Die Delegation vom Rat des Kim Il-sung und Kim Jong-il-Fongs und dessen Mitgliedern unter Leitung vom gemeinsamen Vorsitzenden des Rates Johnny Hon erwies am 5. Oktober im Sonnenpalast Gumsusan den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Hochachtung.